wie aus denen wir wurde. Im Lauf der Jahrtausende haben sich die Menschen viele verschiedene Regeln ausgedacht und viele verschiedene Geschichten, um ihre Regeln zu begründen. Aber welche Regeln sind nun die besten? Und welche Geschichten sind die wahrsten? Schwer zu sagen. Noch heute gibt es Streit darüber. Genau wie damals im Palast von Mönke-Kahn und in der Herberge von Karakorum. Aber was viel schlimmer ist, noch immer werden Leute bedrängt und sogar getötet, weil sie sich weigern, an eine bestimmte Geschichte zu glauben. Dabei ist es weiterhin so, dass die Menschen zu all diesen Dingen ständig ihre Meinung ändern. Ihre Überzeugungen wandeln sich, genau wie ihre Sprache, ihr Kleidungsstil und ihre Vorlieben für bestimmtes Essen. Die Welt ist eben nicht in ordentliche, immer gleiche Schubladen eingeteilt, wie die Schubladenfans behaupten. Der Inhalt der Schubladen ändert und mischt sich laufend. Manchmal ist das mit viel Gewalt verbunden, zum Beispiel wenn Soldaten in ein fremdes Land einmarschieren, Städte niederbrennen und Menschen versklaven. Aber es kann auch friedlich geschehen. Zum Beispiel auf Märkten, wo Fremde miteinander handeln oder sich ineinander verlieben. Aber wie auch immer es geschieht und egal wo du lebst, du verdankst vielen unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Gegenden der Welt sehr viel. Falls ihr in deiner Familie an irgendeinen Gott glaubt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass deinen Vorfahren irgendwann mal von diesem Gott vorgeschwärmt wurde. Von Menschen aus einer fernen Gegend. Genauso ist es mit deiner Muttersprache. Fast alle Sprachen, die heute gesprochen werden, kamen aus anderen Ländern zu unseren Vorfahren. Die meisten Wörter, die wir verwenden, verdanken wir irgendwelchen Fremden. Ein Beispiel. Mehr als die Hälfte aller englischen Wörter ist aus anderen Sprachen übernommen, etwa aus dem Französischen, dem Lateinischen oder dem Griechischen. Das englische Wort Music stammt vom französischen Wort Musik, das sich vom lateinischen Musica ableitet, das wiederum vom griechischen Musike kommt. Auch das englische Wort Language stammt vom französischen Langue, das sich aus dem lateinischen Wort Lingua entwickelt hat. Du kannst dir das so vorstellen, als hätte eine lange Reihe von Menschen ein Wort weitergeflüstert, von einem Mund zum nächsten Ohr und so fort, bis das Wort schließlich dein Ohr erreicht hat. Und jetzt kannst du es benutzen. Genauso sieht es übrigens mit den Lebensmitteln aus, die du isst. Viele davon werden von Menschen am anderen Ende der Welt angebaut. Aber auch viele Produkte, die in deinem Land hergestellt werden, stammen ursprünglich aus weiter Ferne. Magst du zum Beispiel Schokolade? Die ersten Menschen, die herausfanden, wie man aus Kakaobohnen leckere Süßigkeiten macht, lebten vor mehr als 5000 Jahren in den tropischen Wäldern Amazoniens. Jedes Mal, wenn du ein Stück Schokolade in den Mund steckst, müsstest du dich eigentlich bei diesen frühen Amazonasbewohnern bedanken. Und magst du Tee? Vor Jahrtausenden entdeckten Menschen in China, wie man Tee zubereitet, indem man heißes Wasser über die Blätter von Teepflanzen gießt. Sie nannten das Getränk Tee oder Cha. Von China aus verbreitete es sich rund um den Erdball.